Stein, Stein auf Stein, wir mauern dunkel Deutschland ein. 100 Mark Begrüßungsgeld, damit fing das Unheil an. Wenn es manchen auch schwer fällt, Ost und West passt nicht zusammen. Wo die Solidarität zuschlägt, wächst kein Grünzeug mehr. Doch noch ist es nicht zu spät, die Entteilung ist nicht schwer. Stein auf Stein, hilft uns da ein, wir mauern dunkel Deutschland ein. Stein auf Stein, hilft uns da ein, wir mauern die SPZ ein. Ganz rundherum, eingemauert. Wer kann Freiheit garantieren? Nur ein echter Schutzwall kann das. Der Beste muss nicht vegetieren. Doch rechts der Elbe ist nicht anders. Arbeitslos und deprimiert ertrinkt man dort im Alkohol. Und wer hat alle angeschmiert? Der blühende Herr Kohl. Schäm dich, Helmut Kohl. Stell dich in die Ecke. Schäm dich, Helmut Kohl. Spar die Speichelecke. Du bist kein Idol. Stell dich in die Ecke, schäm dich, Helmut Kohl. Nimm die Spendensäcke und dann geh. Selbstbestimmung heißt für uns auch in der Bundesrepublik, dass wir ihre Meinung respektieren. Ich hab dich nie gewählt, niemals. Ich konnte nicht wählen, okay, ich konnte dich wählen, aber ich hätte dich nicht gewählt, hätte ich wählen können. Der entscheidende Punkt. Und das Solo ist gerade, Stein auf Stein, hilft unser ein, wir mauern dunkel Deutschland ein. Und Stein auf Stein, hilft unser ein, wir mauern die SBZ ein. Stein auf Stein, hilft unser ein, wir mauern dunkel Deutschland ein. Und Stein auf Stein, hilft unser ein, wir mauern die SBZ ein. Wir sind nicht ein, doch Zweifel klein. Das Dunklere mauern wir jetzt ein. Statt Seelenpein, nur Sonnenschein. Wir mauern Alt-Neu-Fürstland ein. Stein auf Stein, hilft unser ein. Wir mauern dunkel Deutschland ein. Stein auf Stein, hilft unser ein. Wir mauern die SBZ ein. Stein auf Stein, hilft unser ein. Wir mauern dunkel Deutschland ein. Stein auf Stein, hilft unser ein. Wir mauern die SBZ ein. Den Sozialismus in seinem Lauf, der weder uns noch Esel auf. Macht euren letzten Brand in Kauf. Wir bauen die Mauer wieder auf.